bin der Markus, ich mache einen Film, der heißt Joe Maggot. Darin geht es um eine fleischfressende Socke. Hey, Fresh, die kriege ich ein Autogramm. Okay. Hey, kann ich ein Foto von ihr machen? Ja, aber... Hey, kann ich ein Foto vom Autogramm machen? Ja. Hey, Fresh, die. Du, Fresh, die. Hey, Fresh, die. Ja, was ist denn? Hast du Lust, in meiner Synchro mitzumachen? Was? Ich hätte lieber Sex mit deiner Oma. Scheiß in ihren Hals und scheiß auf dein Joma. Kennst du Joma? Du loost voll ab mit diesem Schrott. Hör so vor, piss dich mit so einem Dschungelgott. Das ist voll lustig und fresh. Das Genre nennt sich Horror-Trash. Pussy-Kack-Horror-Trash, das ist voll schlapp. Ich stehe auf anspruchsvolle Werke wie Two Girls, One Cup. Oh, bitte. Bitte. Frag noch einmal und ich brech deine Beine. Jetzt nimm dein Schumagent und zieh endlich Leine. Ist doch nur ein wenig Text zu sprechen. Ey, ich meine es ernst, ich werd dir deine Beine brechen. Ach, ein Pirat kennt keine Furcht. Okay, du hast es so gewollt, ich brech jetzt deine Beine durch. Nicht so hingelümmelt! Gib dir mal ein bisschen Mühe! Wie sieht denn das aus?